WDR 5. Der Krimi. Im Namen der Macht. Ein Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Horn. Philip Barclay, ehemaliger Washingtoner Top-Jurist mit Aussicht auf eine brillante politische Karriere, steckt seit dem Tod seiner Tochter und der Trennung von seiner Frau in einer tiefen Lebenskrise, als das Justizministerium ihn für einen äußerst brisanten Fall an seinen Arbeitsplatz zurückholt. Martin Green, leitender Referent im Geheimdienstausschuss, ist spurlos verschwunden. Das Heikle daran ist, Greens Chef, Senator Warren Young, jetzt Ehemann von Phillips geschiedener Frau Constance, will bei den kommenden Wahlen als Präsidentschaftskandidat antreten. Sollte Green, der Zugang zu streng geheimen Unterlagen hatte, in Spionageaktivitäten verwickelt sein, wäre nicht nur die nationale Sicherheit, sondern auch die Karriere des Senators in Gefahr. Zusammen mit der unerfahrenen FBI-Agentin Blair Turner wird Barclay beauftragt, Ermittlungen einzuleiten, die beweisen sollen, dass es keinen Spionagefall gibt. Die Lösung könnte sich hinter dem Namen Naomi verstecken. Ist Naomi der Grund für Greens heimliche New York-Reise? Als dann aber Barclay aus wahltaktischen Gründen von seinem Minister aufgefordert wird, Martin Green ohne stichhaltige Beweise noch vor Ablauf der Ermittlungen als Spion zu brandmarken, weigert sich Barclay und reicht seinen Rücktritt ein. Doch der Fall Green lässt ihn nicht los. Martin Green, ein streng gläubiger Jude, wird tot in einem New Yorker Hotel aufgefunden. Und Barclay, der nicht an Selbstmord glauben will, fliegt nach New York, ermittelt auf eigene Faust heimlich weiter. Und er findet Naomi. Aber auch Naomi Singer ist tot. Zweiter Teil. Turner? Hier ist Philipp. Sagen Sie, dass Sie in Oregon sind. New York, in einer Telefonzelle. Ich habe Naomi gefunden. Wo? Sie kam aus Ungarn und hat für die hebräische Einwandererhilfe gearbeitet. Die Hebrew Immigrant Aid Society. Über 30 Jahre lang. So. Martin und Naomi sind im Abstand von 2 Tagen gestorben. Um 3 Uhr rief ich Frank O'Connell, einen alten Bekannten von der New Yorker Staatsanwaltschaft, an. Um 6 Uhr saßen Detective Morrow und ich an einem Tisch in einem irischen Pub in Bay Ridge. Um 7 wusste ich, dass die Polizei von einem alltäglichen Raubüberfall ausging, bei dem Naomi Singer leider zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war und mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt wurde. Ungewöhnlich für Junkies war aber nur, dass sie die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt hatten und dass sie außer einem Karton mit alten Terminkalendern nichts mitgenommen hatten. Am nächsten Morgen war ich wieder im Woolworth Building. Wer ist da? Helen öffnete die Tür. Diesmal hatte sie eine blonde Lockenperücke auf. Sie sind es. Kommen Sie rein. Sie sind zu früh. Terry kommt erst heute Nachmittag. Mit Helens Hilfe hatte ich mein erstes Erfolgserlebnis. Auf der Telefonrechnung fanden wir einen Anruf bei Green zu Hause. Auch die Zeit stimmte. Helen, könnte ich vielleicht Mrs. Singers Terminkalender sehen? In der Schublade. Naomi Singers Terminkalender war ein kleines, schwarzes Buch mit festem Einband. Am 2. August war ein Eintrag, 2 Zeilen, mit Bleistift umrandet. In der ersten stand Martin Green und die Washingtoner Telefonnummer. Auf der zweiten stand Sonja Danish. Kennen Sie Sonja Danish? Nein. Nie gehört diesen Namen. Die Hebrew Immigrant Aid Society hatte eine Karteikarte mit dem Namen Sonja Danish. Ich bekam eine Aktennummer und wurde an das Institute for Jewish Research an der 16th Street verwiesen, wo mich der Archivar Samuel Berman, ein großgewachsener Mann, in einem karierten Hemd, Korthose und dem, was man wohl vernünftige Schuhe nennt, erwartet. Sonja Danish? Schon wieder Sonja Danish. Hat sich noch jemand nach ihr erkundigt? Ein junger Mann, vor ein paar Wochen. Der aus der Zeitung. Ich hielt ihm Greens Foto hin. Dieser junge Mann? Ja, der. Wirklich traurig. Sehr nett, sehr bewandert. Er schrieb an einer Magisterarbeit, die sich mit dem Holocaust beschäftigte. In der Zeitung stand, er habe Selbstmord begangen und noch irgendwas über Spionage. Hat das etwas mit Sonja Danish zu tun? Indirekt. Sonja Danish. Viel ist es nicht. Sie wurde am 3. Januar 1928 in Budapest geboren. Praktizierende Jüdin, moralisch einwandfrei. Keine Verwandten. Beschäftigt bei der Hutfabrik Paramount in Manhattan. Da ist eine Bescheinigung, dass sie keinem US-amerikanischen Arbeiter den Arbeitsplatz wegnimmt. Traf am 31. August 1950 in den Vereinigten Staaten ein, In Empfang genommen wurde Sonja von Naomi Singer von der Hafenempfangsabteilung der HIAS und vorübergehend ihr die Obhut des United Service for New Americans gegeben. Wer hat die Eingabe für ihr Visum gemacht? Eine Synagoge. Nichts Ungewöhnliches. Das ist alles. Sie sind enttäuscht. Ja. Der junge Mann war auch enttäuscht. Als ich aus dem Haus trat, parkte gegenüber ein Wagen. Als ich vorbeiging, schaute der Beifahrer zum Fahrer hinüber, aber ich hatte ein deutliches Déjà-vu-Erlebnis. Während meines letzten New York-Besuchs hatte der gleiche Wagen gegenüber vom Waldorf gestanden. Zwei Männer in einem Auto. Am Abend saß ich im unbeleuchteten Zimmer am Fenster und beobachtete Hauseingänge und parkende Autos. Schweißrinnsale schlängelten sich meinen Oberkörper hinunter und sammelten sich an der Hüfte. Sie waren da draußen, zogen ihre Kreise und ich war zu dumm, um es zu bemerken. Nicht zu dumm, irgendwas anderes, zu sediert. Das Telefon wurde zum Rettungsanker. Hallo? Susan? Ja? Hier ist Philipp. Philipp, wie schön von Ihnen zu hören. Ich habe Ihre Karte aufgehoben. Das freut mich. Ich bin in... in New York, in einem Hotel. Ach. Was machen Sie da? Ich arbeite. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Letzten Sonntag war ich auf dem Friedhof und habe Ihre Tochter besucht. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen. No. Ich wollte mich nur mal melden. Schön. Sie können mich anrufen, wann immer Sie wollen. Danke. Wiedersehen, Susan. Rufen Sie mich an. Gute Nacht. Ich schlief ein und träumte, ich wäre auf dem Friedhof. Susan saß mit gesenktem Kopf auf der Bank unter dem Baum. Als ich näher kam, sah ich, dass ein Buch auf ihrem Schoß lag. Sie las meiner Tochter vor und beide lächelten. Susan hat sie gefunden, dachte ich im Stillen. Sie hat sie gefunden und sie lebt. Die Lippen meiner Tochter bewegten sich und mir wurde klar, wenn ich nur nahe genug herantrat, könnte ich ihre Stimme wieder hören. Aber irgendwie wusste ich, wenn ich ihr zu nahe käme, würde sie verschwinden. Deshalb sah ich aus der Entfernung zu und es war schrecklich traurig. Die helle Sonne und das metallische Klappern von der Straße waren Zeichen dafür, dass ich länger als beabsichtigt geschlafen hatte. Ich schlurfte ins Bad und ließ mir Wasser über das Gesicht laufen, starrte dann die Medizinfläschchen auf der Ablage an. Ich schraubte die Fläschchen auf, kippte die Tabletten ins Klo und spülte nach. Sie wirbelten herum. Dann ließen sie mich allein. Ich ging zum Frühstücken in einen Diner. Ich bestellte und dachte über Sonja Dänisch nach. Fest stand, dass ich Hilfe brauchte. Ich nahm meinen Kaffee rüber zu einem Telefon und rief Susan an. Hier ist wieder Philipp Barclay. Philipp? Ich ermittle in einem Fall und wüsste gern, ob Sie mir vielleicht helfen möchten. Tatsächlich? Dazu müssten Sie ein paar Nachforschungen im Internet anstellen und vielleicht auch in der Kongressbibliothek. In Ordnung. Wie lautet mein erster Auftrag? Wir suchen jemanden. Eine Frau namens Sonja Dänisch. Dänisch? Ich gab ihr die Daten durch, die ich hatte. Wenn sie noch lebt, finde ich sie. Ich legte auf und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Wenn sie noch lebt, finde ich sie. Eine halbe Stunde später betrat ich das Amt für Bevölkerungsstatistik im Gesundheitsamt der Stadt New York und noch eine halbe Stunde später hatte ich sie gefunden. Sonja Dänisch starb am 17. April 1955 in der Bronx. Keines natürlichen Todes. Die Reihen stählerner Schubladenschränke im Mikrofilmleseraum der New York Public Library waren nach Zeitung und Jahrgang beschriftet. Der Artikel stand auf der dritten Seite. Die Schlagzeile lautete: Frau in Bronx starb nach Dachsturz. Sonja Dänisch, 27, starb in den frühen Morgenstunden, als sie vom Dach ihres fünfstöckigen Mietshauses an der Morris Avenue in der Bronx stürzte. Der in dem Fall ermittelnde Detective Joseph F.X. McSorley gab keinen Kommentar zu der Frage ab, ob ein gewaltsamer Tod vermutet werde. Vier Wochen später dann die kurze Meldung: Todessturz in Bronx gilt als Selbstmord. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Alles in Ordnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die richtige Sonja gefunden habe. Und ich habe eine Verabredung mit jemandem, der das vielleicht bestätigen kann. Wer? Ein pensionierter New Yorker Cop namens Joseph McSorley, der jetzt in Mesa, Arizona wohnt. Er hat damals Sonjas Tod untersucht. Seien Sie vorsichtig. Das Valley of the Sun war ein Mekka für Ruheständler aller Schichten. McSorleys Wohngegend bestand aus bescheidenen Häusern auf gepflegten, weder von Fahrrädern noch Planschbecken verunzierten Rasenflächen. Joe McSorley war ein großgewachsener Mann mit gesunder Gesichtsfarbe und vollem Haar. Ich erzählte ihm meine Geschichte. Und dass es Selbstmord war, das glauben Sie nicht? Nein, ich glaube, dass Martin Greens Tod mit Sonja Danish zusammenhängt. Sie glauben also, er wurde ermordet und das hatte etwas mit Naomi Singer und Sonja Danish zu tun. Hat Sonja Danish Selbstmord begangen? Nach Ihrem Anruf habe ich schon mal nachgesehen. Außer dem, was Sie mir erzählt haben, gibt es hier nur noch den Hinweis auf eine Nachbarin, Esther Müller. War auch Ungarin. Sie und Sonja waren etwa gleich alt und dicke Freundinnen. Ich war mir damals sicher, dass Esther irgendwas wusste. Aber sie hat gemauert. Das ist alles? An der Stelle, wo Sonja vom Dach fiel, war die Mauer fast so hoch wie Sonja selbst. Über 1,50 Meter. Sie war 1,65 Meter. Da war nichts, um über die Mauer zu kommen. Nach dem Sturz landete sie auf dem Rücken. Hinterkopf zerschmettert und alle Knochen gebrochen. Aber an ihren Schuhspitzen war nicht mal eine Schramme. Also wurde sie über die Mauer geworfen? Sieht so aus. Ein halbes Jahr später hätte ich wegen dieses Falls fast die Marke abgeben müssen. Mein Lieutenant bestellt mich in sein Büro und brüllt, bloß weil irgendeine Kommunistenbraut an der Morris Avenue vom Dach gehechtet ist, lässt er nicht zu, dass ein ungeklärter Fall in den Akten steht. Was passierte? Akte geschlossen. Selbstmord. Das ist alles. Tut mir leid. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben, Mr. McSorley. Könnte ich Ihr Telefon benutzen, um mir ein Taxi zu rufen? Ich fahre Sie. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Außerdem kann ich Ihnen dann meinen ganzen Stolz vorführen. Sein ganzer Stolz war ein schwarz-weißer DeSoto, Baujahr 1958. Wenn mir was einfällt, rufe ich Sie an. Ich bin unter dem Namen Barker abgestiegen. Sind Sie wirklich vom Justizministerium? Ja und nein. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Rücktritt eingereicht. Warum sind Sie dann hier? Es gibt einen Grund, weshalb ich meinen richtigen Namen nicht benutze. Das dachte ich mir. In New York wurde ich beschattet. Von wem? Das lässt sich noch schwerer erklären. Ich bin mir nicht sicher, was da vorgeht oder wem ich trauen kann. Mein Gott. Jedenfalls habe ich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. In meinem Alter ist ein wenig Gefahr gut für den Kreislauf. Wir bogen zu einem Motel ab, an dem ein Schild frei hing. Darunter stand Cable TV und Pool. Viel Glück, Barkley. Oder Barker. Ich zerrte meine Reisetasche vom Rücksitz und weg war er. Vielleicht sollte ich eine Anzeige in die Zeitung setzen. Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Ich hab's nicht rausgekriegt. Ihr braucht mir den Kopf nicht einzuschlagen, mir die Pulsader nicht aufzuschlitzen und mich nicht von einem Dach zu werfen. Ich verlange nur freie Fahrt nach Oregon. Es war dunkel, als mich das Knirschen von Reifen auf Kies weckte. Eine Wagentür wurde zugeknallt, dann hörte man Schritte auf dem Fußweg. Ich stand leise auf und lehnte einen Stuhl so an die Tür, dass sich die Rückenlehne direkt unter dem Knauf befand. Ich öffnete die Tür und spähte durch den Spalt auf den Umriss eines Mannes, der einen Hut trug. Mr. Müller wohnt in Florida. Okay, Philipp, schmeißen Sie Ihre Tasche in den Kofferraum und los geht's. In Ihren Kofferraum? Ich flieg nicht gern. Wenn wir uns am Lenkrad abwechseln, sind wir in 2 Tagen in Miami. Keine Stunde später waren wir auf der Interstate Richtung Osten mit McSorley am Steuer, seinen Filzhut auf dem Kopf. Ich hatte kurz Susan angerufen, um ihr mitzuteilen, dass ich in einem 1958er DeSoto mit einem 76-jährigen Detective am Steuer nach Miami unterwegs war, um eine gewisse Esther Müller aufzusuchen. Ich bin nach dem Krieg Polizist geworden, 46. Da war ich 21. Sie waren Unteroffizier. Ich habe Ihr Foto in Ihrem Arbeitszimmer gesehen. Kompanie B, 116. Regiment, 29. Division. Am D-Day waren wir der 1. Division zugeordnet. Bei der Invasion in der Normandie? Omaha Beach. Es war grauenhaft, ist ein gutes Wort. Aber ich kam nach Hause. Ich habe eine junge Frau geheiratet, Eileen. Vor 2 Jahren ist sie heimgegangen. Wissen Sie, wie ich mich damals gefühlt habe? Sauber. Als wäre ich damals an dem Strand sauber geschrubbt worden. Als ich heimkam, fühlte ich mich wie eine Art Ritter, der von den Kreuzzügen heimkehrte. Und Sie beschlossen, Polizist zu werden? Einer, der es richtig macht. Wie ein Ritter auf einem Kreuzzug. Genauso. Ein Ritter auf einem Kreuzzug. 2 Kreuzfahrer. Auf einem Kreuzzug. Laut Statistik leben Frauen meist länger als ihre Männer. Der Sunrise Apartments Komplex schien das zu bestätigen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen waren die oben und unten auf beiden Seiten des Ganges in Liegestühlen sitzenden Bewohner der Anlage Frauen. Die warten auf Besuch. Esther Müller trug ein Hauskleid und an den Füßen Plüschpantoffeln. Miss Müller, ich heiße Philip Barclay. Ich bin vom Justizministerium in Washington. Washington? Jawohl, Ma'am. Das ist mein Kollege Joseph McSorley. Wir sind in einer offiziellen Angelegenheit tätig und würden uns gern kurz mit Ihnen unterhalten. Wir haben einen sehr weiten Weg zurückgelegt, um Sie aufzusuchen. Miss Müller, meines Wissens haben Sie vor Jahren in der Bronx gewohnt, in der Eastbourne Avenue. Das ist lange her. Und Sie hatten eine Freundin in der Nachbarschaft, die Sonja Danish hieß. Sie und Sonja waren Freunde. Keine Freundin. Bekannte. Mhm. Soviel ich weiß, arbeitete sie für eine Hutmacherei. Was haben Sie gearbeitet? Ich habe in einem Fotostudio gearbeitet. In Manhattan. Bei Leonard Montague. An der Madison Avenue. Er war sehr bekannt. Das war bestimmt hochinteressant. Wir haben Porträtfotos gemacht. Hochzeiten in besseren Kreisen und Werbung. Klingt nach einem tollen Job. Haben Sie sich mit Sonja darüber unterhalten? Ich weiß überhaupt nichts. Wir haben sie aufgesucht, weil kürzlich ein junger Mann gestorben ist. Er hieß Martin. Philip, Mr. Barclay, war erst vor einer Woche bei seiner Beerdigung. Was hat das mit Sonja zu tun? Der junge Mann hat Sonjas Leben untersucht. Wir wissen nicht warum, aber es könnte etwas mit ihrem Tod zu tun haben. Sie fiel vom Dach. Sonja fiel vom Dach. Mhm. Was können Sie uns darüber erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Martins Eltern möchten wissen, was geschehen ist, Esther. Es ist sehr schwer. Wissen Sie? Ich habe ein Foto von Sonja. Ich habe es behalten. Ich konnte es nicht wegwerfen. Ich würde es sehr gern sehen. Sie stand auf und ging in ihr Apartment. Da ist sie nach 50 Jahren immer noch dieselbe. Mhm. Hier ist das Foto von Sonja. Das ist Sonja. Es war das Bild einer finster dreinblickenden Frau in einem dunklen Rock und einer weißen Bluse mit bis zu den Ellbogen hochgerollten Ärmeln. Auf der Rückseite war mit Bleistift das Datum vermerkt, 7. März 1955. Können wir das behalten? Ich lasse eine Kopie herstellen und bringe das Original mit, wenn wir wiederkommen. Nein, nein, nicht nötig. Sie können es behalten. Ich muss jetzt rein, Abendessen machen. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Wir gingen zum Wagen. Ich habe was vergessen. Er hielt das Foto schräg und wies auf eine dunkle Stelle an ihrem Arm. Die Tätowierung. Eine Tätowierung? Eine Nummer aus einem Konzentrationslager. Ist das nicht ein Ding? Da überlebt sie ein Konzentrationslager und wird in der Bronx von einem Dach geworfen. Was ist, Philipp? Ich glaube, wir haben gerade die Lösung gefunden. An einer Tankstelle rief ich Susan an, erzählte ihr von Esther, dem Foto und der Tätowierung und dass wir auf dem Weg nach Washington waren. Schaffen Sie es noch heute Abend? Morgen Abend oder übermorgen. Hängt davon ab, wie viele Pausen wir machen. Seien Sie vorsichtig. 2000 Kilometer bis Washington. Ich setzte mich ans Steuer des DeSoto. Mein Adrenalin brachte uns bis Jacksonville, wo McSorley das Steuer übernahm und ich mich zum Schlafen auf die Rückbank legte. Philipp. Philipp. Was? Wir fahren an der Ausfahrt zur Tankstelle raus. Warum? Wir werden verfolgt. Also, wir gehen rein und ich gehe hinten wieder raus. Sie bleiben drin. Stellen sich so hin, dass man sie von der Straße aus sieht. Auf dem Vordersitz sah ich eine Pistole liegen. Warten Sie es einfach ab. Er steckte sie in seine Jackentasche. Dass etwas schief geht, werden Sie es merken. Und dann gehen Sie zur Hintertür raus und verschwinden. Es war eine Mischung aus Tankstelle und Supermarkt. Es gab nur einen Angestellten, einen Mann von Anfang 20 mit einem dünnen Schnurrbart. Geht's hier zur Toilette? Eine Antwort wartete er nicht ab. Ich hörte, wie die Tür geöffnet wurde und wieder ins Schloss fiel. Wie lange braucht man bis zur Grenze von South Carolina? Der Tankwart glotzte vor sich hin. Ich stand da, wusste nicht, was ich reden sollte, wartete. Ich marschierte einfach zur Tür hinaus und nach links Richtung Gebüsch. Ich kam am Ende des Gebüschs an und spähte um die Ecke. Da stand der Wagen. Die Innenbeleuchtung brannte. Zwei Männer lagen neben dem Auto, Hände im Nacken, Gesichter im Dreck. Einer blutete aus dem Ohr. Über ihnen stand McSorley und hielt seine Pistole beidhändig. Sie kommen genau richtig, Philipp. Nehmen Sie Pistolen auf. Es waren vier und ein Mobiltelefon. McSorley entsicherte eine, es war eine Glock und reichte sie. Alles, was wir brauchen. Ich öffnete den Kofferraum, wo ein Baseballschläger, zwei Reisetaschen, eine Holzkiste mit einer Stahlkette und zwei Rollen Klebeband und zwei Paar Arbeitshandschuhe lagen. Wir fahren in den Wald. Wir fuhren in eine Feuerschneise und dann tief in den Wald. McSorley blieb neben mir stehen, öffnete sofort den Kofferraum und setzte unsere Mitfahrer so hin, dass ihre Beine über die hintere Stoßstange baumelten. Dann nahm er den Baseballschläger und hob ihn hoch. Wie starb Naomi Singer? Sie wurde mit einer Keule totgeschlagen. Was für eine erbärmliche Art zu sterben. Dabei holte er unvermittelt mit der Keule aus und erwischte den einen knapp unterhalb des linken Knies. Der Schmerz hob den Körper des Mannes und sein Kopf prallte mit voller Wucht gegen die Innenseite des Kofferraums. Trotz des Klebebandes über dem Mund war der Schrei gut zu hören. Der andere reagierte nicht. Er saß stocksteif da. Aus seinen Augen sprach keine Furcht. Ich dachte an Naomi und zitterte nicht mehr. Ich wollte, dass McSorley auch den zweiten schlug. Was er auch tat, auf die gleiche Stelle mit dem gleichen Ergebnis. Dann schlug er den ersten nochmal. Und dann den anderen gegen das rechte Schienbein. Das Heck des Wagens wippte auf und nieder. So krümmten und wandten sie sich. Ich heiße Joseph F. X. McSorley. Und ich mag Baseball. Hier und jetzt machen wir Folgendes. Wir spielen ein Altherrenmatch. Und da ich hier der einzige alte Herr bin, darf ich werfen. Was ich kann nicht schlagen, bis ich tot bin! Ich bin zu einem Treffpunkt gefahren, wo ich das Geld abgeholt habe. Und Sheriff begegnet bin. Er wurde genauso engagiert wie ich. Oh, wegen der Singersache wurden wir nach Brooklyn geschickt. Wie heißen Sie? Michael Allen Scheer. Haben Sie Naomi Singer in Brooklyn ermordet? Ja. Wer war außerdem an der Tat beteiligt? Hector Espinosa. Wir fuhren bis Hilton Head, übernachteten dort bei Lou Brickman, einem alten Kumpel von McSorley, und fuhren am nächsten Morgen in Brickmans 97er Oldsmobile weiter. Wer auch immer unsere Baseballfreunde beauftragt hat, sucht uns wahrscheinlich. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Aber Sie wussten, dass wir nach Miami wollten. Ich hab's nur Susan erzählt. Wer wusste, dass Sie zu mir wollten? Susan. Wer noch? Nur Sie. Was haben Sie ja sonst noch erzählt? Dass wir nach Washington zurückkommen. Das macht es viel schwerer. Vielleicht ist es jetzt Zeit, zum Justizministerium zu gehen. Es ist unser Fall. Ich lebe seit 1955 damit. Folglich haben meine Ermittlungen Priorität. Und jetzt sind Sie mein Partner. Wenn morgen früh die Sonne aufgeht, sind wir in Washington. Am nächsten Morgen um 10:45 saßen wir an einem Tisch im Nationalarchiv in College Park. Mit Hilfe meines Ausweises vom Justizministerium war es nicht schwer gewesen, alle von Martin Green für seine Magisterarbeit ausgeliehenen Unterlagen zu finden. Die meisten Kartons enthielten Akten der Außenwirtschaftsverwaltung, die sich auf die Aktivitäten deutscher und Schweizer Banken während des Zweiten Weltkriegs bezogen. Andere Kartons enthielten Unterlagen über die Bemühungen jüdischer Organisationen und Einzelpersonen, die Schweizer zu zwingen, über sogenannte im Stich gelassene Konten Rechenschaft abzulegen. Um 4.20 Uhr war es soweit. Wortlos legte McSorley ein Dokument vor mich auf den Tisch. Es war ein Brief der amerikanischen Botschaft in Bern mit Datum vom 23. Juni 1955. Miss Sonja Dench, zwei Monate nach Sonjas Tod. Morris Avenue, Bronx, New York. Liebe Miss Sonja Dench, als Antwort auf unseren kürzlichen Briefwechsel muss ich Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass diese Dienststelle nichts für Sie tun kann. Seien Sie versichert, dass wir vollstes Verständnis für Ihren Versuch haben, es mutmaßlich Bruce L. Conway, zweiter Botschaftssekretär, Wirtschaftsabteilung. Anlage, ein Umschlag war angeheftet. Anlage stand darauf, aber er war leer. Wir kopierten alles, untersuchten dann die verbliebenen Kartons. Als wir gegen Nachmittag fertig wurden, hatten wir über Sonjas Ansprüche nichts mehr gefunden. Frustriert und mit dem Wissen, dass unsere Suche an ihrem Ende angekommen war, beschlossen wir, einen Happen zu essen und fuhren zu einer Bar mit jeder Menge Fernsehgeräten. In Gedanken versunken schreckte mich McSorleys Tonfall auf. Stehen Sie auf, Philipp. Gehen Sie zur Bar. Was? Keine Hektik. Ganz normal gehen. Ich bezahle die Rechnung. Was ist los? Gehen Sie einfach. Drehen Sie den Kopf zum Fenster und gehen Sie. Und zwar sofort. Ich befolgte seine Anweisungen und widerstand dem Drang, mich umzusehen. Ich ging direkt zu dem Oldsmobile, ließ mich auf den Beifahrersitz sinken und hielt mein Gesicht abgewandt, während ich wartete. Alter, was ist denn bloß los? Bild. War im Fernsehen. Wieso? Esther Müller ist tot. Nein. Doch. Sie wurde in ihrer Wohnung erdrosselt. Was haben Sie gesagt? Wir würden zur Vernehmung gesucht und könnten uns in Washington und Umgebung aufhalten. Sie werden jeden umbringen, der etwas darüber weiß. Keine Frage. Susan könnte das nächste Opfer sein. Es sei denn, sie ist eine von Ihnen. Das glaube ich nicht. Sie sind sich aber nicht sicher. Na, stimmt. Wann können wir sicher sein? Wenn wir auch Ihr Foto im Fernsehen sehen, wir müssen Sie warnen. Wir müssen Sie aus Ihrer Wohnung rausholen. Es war einfacher, als wir dachten. Aus einem Internetcafé schickten wir Susan eine E-Mail und sie rief uns auf Espinosas Handy zurück. Dann luden wir sie in der Tiefgarage ihres Wohnhauses auf. Ich habe einen Schlüssel für ein Wochenendhaus in Annapolis. Es gehört Freunden. Das Wochenendhaus entpuppte sich als großes, modernes Wohnhaus auf knapp einem Hektar Land mit Blick auf den Clemens Creek. Wir müssen reden. Susan saß in ihrem Stuhl, eine Decke auf dem Schoß. Also, Philipp, was jetzt? Ich schlag vor, dass wir Evans zu Hause aufsuchen. Wir haben eine Geschichte zu erzählen. Und ganz gleich, was man von Naomis Tod halten mag, was mit Esther Müller geschehen ist, beweist, dass am Fall Green mehr dran ist, als man bisher weiß. McSorley zuckte die Achseln. Ich griff zum Telefon. Nein. Ich weiß, wie Sie dazu stehen, Susan, aber... Sie erhob sich aus ihrem Rollstuhl und die Decke fiel zu Boden. An der Pistole in ihrer Hand steckte ein Schalldämpfer. Wenn du versuchst aufzustehen, schieße ich dir ins Gesicht. Hier geht's darum, gründlich zu sein, Joe. Wenn man Spuren hinterlässt, findet sie unter Umständen jemand. Die alten Frauen waren keine Bedrohung für euch. Mach dir wegen Naomi keine Vorwürfe. Das war schon geplant, bevor du nach New York gekommen bist. Es gibt immer noch die Anlage aus dem Brief an Sonja. Das könnte die einzige Spur sein, die noch nötig ist, um die ganze Angelegenheit zu klären. Schon möglich. Im Archiv ist sie nicht, weil Green sie bestimmt nicht zurückgelassen hätte. Wir haben ihm ziemlich hart zugesetzt, um zu erfahren, was er damit gemacht hat. Aber außer Gebrabbel und alten Bibelsprüchen war nichts aus ihm rauszuholen. Wer ist dein Auftraggeber? Leider weiß ich das nicht. Es ist dunkel. Zeit für einen Spaziergang. Draußen im Wald warten ein paar Freunde. Wohin gehen wir? Wir machen eine kleine Bootsfahrt raus in die Mitte der Bucht. Sie trat zurück und wies mit der Waffe zur Tür. Wir gingen durch die Vordertür und in die Dämmerung. Um das Haus herum hatte man die Bäume abgeholzt. Wir gingen über den Rasen, McSorley zu meiner Rechten und Susan hinter uns, als aus dem Wald vor uns eine Gestalt auftauchte. Da kommt unser Geleit. Ich erkannte den Gang, noch ehe ich genaueres sehen konnte. Die Frau blieb knapp 15 Meter weit entfernt stehen, gerade nah genug, dass man ihr Gesicht sah. Die Arme baumelten locker seitlich herab, doch die rechte Hand hielt sie ein wenig hinter dem Körper. FBI! Julia! Lassen Sie die Waffe fallen und treten Sie beiseite! In einer fließenden Bewegung trat Susan hinter mich und schlug McSorley mit dem Schalldämpfer hinter das Ohr. Er sackte zusammen und fiel zu Boden. Sie kommen hier nicht raus! Die anderen haben wir auch alle! Susans Gesicht war direkt neben meinem. Sie hatte mir den Schalldämpfer unter den Kiefer gedrückt. Aus dem Augenwinkel sah ich einen roten Punkt über ihre Stirn huschen. In den Bäumen sitzen Scharfschützen! Sie können sie auf der Stelle töten! Der Abzug ist voll durchgedrückt! Wenn ich erschossen werde, fliegt Philipp die Schädeldecke weg, buchstäblich. Also, hol einen Wagen oder ich bring ihn um. Nur zu! Er geht einem eh auf die Eier! Ey! FBI-Mädel, lies dein Handbuch! Ich hab hier eine Geißel und die lege ich um, wenn ich keinen Wagen kriege! Inzwischen vibrierten drei rote Punkte auf ihrer Stirn. Ein paar Sekunden lang, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, geschah gar nichts. Wir waren in einem grotesken Tableau erstarrt, als hätte jemand auf die Pausetaste gedrückt. Dann fuhr ein plötzlicher Windstoß in Blairs Haare, ein Zeichen, dass wieder die Play-Taste betätigt worden war. Scheiß drauf! Es ging so schnell, dass die Scharfschützen nicht reagieren konnten. Susan riss mich nach links, während sie in die Hocke ging und ihre Waffe auf Blair richtete. Im Fallen sah ich, wie Blairs rechter Arm nach oben flog. Der Knall ihrer Pistole übertönte das Hüsteln aus Susans Schalldämpfer. Ich landete auf einem Baumstumpf, so dass mir die Luft wegblieb, und ging instinktiv in Deckung. Stille. Ich hob den Kopf und sah mich um. Susan lag auf dem Rücken und starrte in den Himmel. Direkt unter ihrem linken Auge war ein dunkler Fleck. Dann hockte Blair neben mir. Sie trug einen Körperpanzer und hielt immer noch die Waffe in der Hand. Haben Sie aufgefordert, mich zu erschießen? Ja, Weiber. Nie hören Sie auf einen. Agent Turner ließ uns die Wahl. Entweder versprachen wir, uns in einem von ihr bestimmten Haus aufzuhalten, oder sie würde uns festnehmen, weil wir uns in Miami für Bundesbeamte ausgegeben hatten. Wie haben Sie uns gefunden? Wir sind Julias Freunden aus New York gefolgt. Heute Abend hat sie endlich ihr Handy benutzt und ihren Komplizen den Weg zum Haus erklärt. Ich rufe morgen früh an und lasse sie wissen, was Sache ist. Sie haben ihr nicht alles erzählt. Stimmt. Vor ein paar Stunden haben wir beschlossen, den Fall in die Hände der Regierung zu legen. Sie wollten gerade Ihren Freund Evans anrufen. Was hat sich geändert? Die gesamte Ausgangssituation. Morgen wird der FBI-Direktor Agent Turner über die Klinge springen lassen. Sie ist erledigt. Wieso? Weil er ein erfahrener Politiker ist. Für den Justizminister hat Warren Youngs Kandidatur oberste Priorität. Er muss die Affäre Green von den Titelseiten fernhalten, aber morgen wird er mit 3 Morden, einer Wagenladung Schwerverbrecher, einer toten Verdächtigen und einer FBI-Agentin konfrontiert, die sich nicht an die Vorschriften gehalten hat. Die werden sie rausschmeißen. Keine Frage, Joe. Es kam so, wie es kommen musste. Von einer Telefonzelle aus rief ich Alan Evans an und erfuhr, dass Blair vom Dienst suspendiert war. Ein Positives hatte die Sache jedoch auch. Ich wurde in der Mordsache Esther Müller nicht mehr als Verdächtiger geführt. Am nächsten Morgen saßen Joe und ich im Büro von Paul Koppelmann, dem Personalchef des United States Holocaust Memorial Museum. Mit dabei war Aaron Nadler, der Ausstellungsleiter. Aber bis auf den Hinweis, dass Sonja Dänisch am 14. November 1944 als Gefangene in Auschwitz registriert wurde, gab es keine Unterlagen über sie. Der Holocaust in Ungarn war eines der furchtbarsten Kapitel in einer der furchtbarsten Erzählungen der Menschheitsgeschichte. Die Deutschen überquerten die Grenze Mitte März 1944 mit Adolf Eichmann an der Spitze einer Sondereinheit der Gestapo. Die ungarischen Juden waren bisher als einzige der Endlösung entkommen. Und da der Krieg entschieden war, führte Eichmann einen Wettlauf gegen die Zeit. Anfang Juli hatten die Nazis 437.000 Männer, Frauen und Kinder deportiert. 400.000 wurden sofort nach ihrer Ankunft ermordet. Die letzte intakte Gruppe waren etwa 250.000 Juden in Budapest. Das Kriegsende stand kurz bevor. Die Russen rückten auf Budapest vor. Man trieb jüdische Männer zusammen, damit sie östlich der Stadt Befestigungen bauten. Weil Lastwagen und Züge für Truppen- und Materialtransporte gebraucht wurden, entschied Eichmann, die Frauen und Kinder 200 Kilometer bis nach Hedirshalom an der österreichischen Grenze marschieren zu lassen, wo man sie in Züge nach Auschwitz verladen wollte. Ohne Lebensmittel und Schutz vor der Kälte wurde ein Todesmarsch daraus. Von denen, die überlebten, wurden die meisten in Auschwitz vergast. Wir sind wieder in einem toten Punkt angelangt. Wollen Sie sie zurück? Sie soll wieder an dem Fall arbeiten. Mit uns. Warum rammen Sie mir nicht einfach eine Gabel ins Auge? Sie ist gescheit. Sie kennt den Fall. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie werden sie schon finden. McSorley wartete wie vereinbart vor dem Holocaust-Museum. Er lächelte, als er Blair und mich kommen sah. Ich habe die Verstärkung mitgebracht. Sie ist auf dem neuesten Stand und einsatzbereit. Ja, ich habe mich kurz mit einem Burschen unterhalten, der hier als Gastwissenschaftler arbeitet. Er soll ein großer Experte für den Holocaust in Ungarn sein. Und hat erzählt, er habe kurz vor Greens Verschwinden mit ihm gesprochen. Simon Hirsch sah zu jung aus, um Experte für irgendwas zu sein. Etwa 16, würde ich sagen. Doch laut der an der Wand hängenden Urkunde der Universität von Chicago hatte er promoviert. Martin schrieb an einer Seminararbeit im Rahmen seines Studiums in Georgetown und interessierte sich für das ungarische Kapitel des Holocaust. Den Namen Sonja Dänisch hat er nie erwähnt. Wir haben nur über Evas Tagebuch gesprochen. Evas Tagebuch? Was ist damit? Das ist ein wichtiges Dokument, das vor etwa 30 Jahren auftauchte. Ein Bericht über die Ereignisse in Budapest zwischen März und November 1944. Er wurde von einem jungen Mädchen verfasst. Und sie nennt sich nur Eva. Wie Sie sich denken können, ist es eine tragische Geschichte. Wir würden sie gern hören. Nun, am Tag, nachdem die Nazis die Grenze überschritten hatten und bevor man begann, die Juden zusammenzutreiben, bekam Evas Familie Besuch von dem Beauftragten einer Schweizer Bank. Er sagte, zutreffend, voraus, die Nazis würden jüdisches Eigentum konfiszieren und wer nicht für seine Freiheit sorgen könnte, würde seinem Schicksal überlassen. Jeder wusste, was das bedeutete. Aber der Bankier bot ihnen einen Ausweg an. Welchen? Bestechung. Genau genommen. Der Bankier erzählte Evas Vater, er handle im Auftrag gewisser Nazi-Größen, die bereit seien, prominenten jüdischen Familien Genehmigungen auszustellen, laut denen sie Ungarn mit Vermögen verlassen dürften. Und offenbar erklärte sich Evas Vater bereit, sein Kapital auf ein von dem Bankier kontrolliertes Sonderkonto einzuzahlen, der wiederum einen Transfer der Gelder zu seiner Bank in der Schweiz in die Wege leiten sollte. War das machbar? Ja, ja. Offenbar sollte der Bankier die Bestechungszahlungen und das sichere Ausreisen der Familie organisieren und das nicht benötigte Vermögen sollte für sie aufbewahrt werden. Sie trafen also eine Vereinbarung? Mhm. Dokumente wurden unterzeichnet und die Übertragung durchgeführt. Was geschah dann? Genau wie vom Bankier vorhergesagt, wurden ein paar Tage später Bankkonten eingefroren und sämtliche jüdische Firmen in arische Hände übergeben. Evas Familie wartete und wartete, aber der Bankier tauchte nie wieder auf. Alle Bemühungen, ihn ausfindig zu machen, verliefen im Sande und Natürlich hatten Sie keine Ahnung, welche Amtsträger ihn geschickt hatten. Was war mit den Dokumenten? Evas Vater war wohl kaum in der Position, sein Recht einzuklagen. Was wurde aus der Familie? Ende Oktober wurden Evas Vater und Bruder abgeholt und verschwanden spurlos. Der letzte Tagebucheintrag stammt vom 2. November, was bedeutet, dass Eva und der Rest ihrer Familie um diese Zeit herum weggebracht wurden. Auschwitz. Naja, das ist gut möglich. Sie könnten dort oder auf der Straße zur Grenze umgekommen sein. Jedenfalls taucht keiner ihrer Namen auf irgendwelchen Listen auf. Durch das Ausschlussverfahren wurde festgestellt, dass Evas Name in Auschwitz nie registriert wurde. Falls sie dort jemals angekommen ist, dann wurde sie umgehend vergast. Blair machte uns den Vorschlag, statt im Motel zu wohnen, zu ihr zu ziehen. Platz wäre genug. Blairs Bleibe entpuppte sich als hübsches Cotswold-Häuschen an einer baumbestandenen Straße in einem hügeligen Teil Arlingtons. Wir brauchen mehr Beweise. Das einzige uns bekannte Beweismaterial, das wir noch nicht gesehen haben, ist die Anlage zu Sonjas Brief. Julia hat erzählt, sie hätten Martin mächtig zugesetzt, ehe sie ihn umbrachten. Was auch immer es war, sie wollten es unbedingt. Aber für all ihre Mühe bekamen sie nur Bibelsprüche. In dem Abschiedsbrief? Nein, sie sprach von etwas, das er gesagt hatte. Ich habe den Abschiedsbrief nie gesehen. Was war das für ein Bibelspruch? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen morgen früh eine Kopie besorgen. Ich hau mich aufs Ohr. Danke für ein tolles Essen und die Gastfreundschaft. Heute war ein guter Tag. Wir kommen der Lösung näher. Erzählen Sie mir von Constance. Als wir heirateten, war ich der am meisten beneidete Mann auf dem Hill. Unglaublich. Ja, Evans hat mir erzählt, wenn ihr die nächste Wahl gewonnen hättet, wären Sie mit Sicherheit Rechtsberater des Weißen Hauses geworden. Alles lief nach Plan, bis zur Untersuchung durch die Anklagejury in einer Parteispendensache. Ich war als wichtigster Zeuge geladen. Sie wissen, was es heißt, als Zeuge auszusagen. In Washington lauten die vier kleinen Zauberwörter, ich erinnere mich nicht. Aber ich wollte die Wahrheit sagen. Und Constance? Wir waren beide erledigt. Dann kam unerwartet ein Anruf von Evans. Er war bereit, für mich in der Berufungsabteilung des Justizministeriums Platz zu schaffen. Seit er mich angestellt hat, steht er auf der Abschussliste des Ministers. Inzwischen war BB 3 Jahre alt und wurde krank. Du musst nicht weiterreden. Es war wie eine Strafe. Constance stand permanent unter Beruhigungsmitteln. Und sie trank, nur um schlafen zu können. Sie drehte durch. Sie setzte sich in den Kopf, der Zorn Gottes sei über unsere Familie hereingebrochen. Wie die Plagen über Ägypten. Wir hatten unsere Karrieren verloren, unser Haus, unsere Freunde. Und schließlich sogar unsere Tochter. Sie gab allen die Schuld, aber am meisten mir. Nach Babys Tod waren wir am Ende. Ein Jahr später war sie mit Warren zusammen und ich war zum ersten Mal in der Klinik. Das war's, so ziemlich. Das tut mir leid. Ich wollte es dir erzählen. Gibt's noch Wein? Blair rückte ihren Stuhl näher heran und legte mir den Arm um den Hals, während sie nachschenkte. Wenn wir die Sache aufklären, wird Constance... Ja. Du willst wissen, ob ich dazu in der Lage bin. Da bin ich mir sicher. Wenigstens einer von uns. Es war nach 10, als ich aufwachte, 10:30, als ich geduscht, mich rasiert und die Küche betreten hatte. Durch das Fenster sah ich McSorley auf einem Adirondack-Stuhl im Garten hinterm Haus sitzen und Zeitung lesen. Blair stand mit Einkaufstüten daneben. Hallo. Gut geschlafen? 5 Uhr aufgestanden, 15 Kilometer gelaufen, ein paar Gewichte gestemmt. Und du? Sie zog ein Blatt Papier aus ihrer Handtasche und legte es auf den Tisch. Das sind sie, Martin Greens letzte Worte. Unser Graphologe meint, dass er den Brief schon Tage vorher geschrieben haben muss. Er hält den Brief auch nicht wirklich für einen Abschiedsbrief, sondern mehr für ein Zeichen, ein Hinweis. Meine Eltern und Freunde... Verzeiht mir, aber nicht wegen meiner Taten, sondern wegen des Leids, das ich verursacht habe. Ich habe in Angst vor den Konsequenzen gelebt, doch in diesen letzten Augenblicken habe ich meinen Frieden gefunden. In dem Wissen, dass ich den Prinzipien treu war, die mir durch eure Lehren und die meines Gottes eingepflanzt wurden. Ich kam mit der Vorstellung in die Hauptstadt, einen gewissen, wenn auch kleinen Einfluss auf die Beratungen und Taten derjenigen ausüben zu können, die in der Lage sind, das Leid unzähliger in unserem Land und auf der ganzen Welt zu lindern. Man wird mich verdammen, weil ich initiativ geworden bin, wie wenig ich auch erreicht haben mag. Aber jeder von uns hat die Pflicht, sein Möglichstes zu tun. Denn ich habe die Wahrheit mit eigenen Augen gesehen. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke und trachten nach Gaben. Dem Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwe Sache kommt nicht vor sie. Gott segne euch alle, Martin. Interessant, nicht wahr? Ich kann das Zitat nicht einordnen. Wissen Sie, woraus das ist? Jesaja 1, Vers 23. Jesaja war einer der späten Propheten. Wir müssen einen Rabbi fragen. Wen? Martins Rabbi. Aus seiner Synagoge. Als wir ankamen, saß Rabbi Adler in seinem Büro. Vor sich ein großes altes Buch, das auf einem Lesepult lag. Der Prophet Jesaja. Das ist das Buch, das Martin sich von mir als letztes ausgeliehen und als letztes zurückgebracht hat. Kapitel 1, Vers 23. Habgierige Fürsten. Was ist... Wer hat das hier reingelegt? Martin? Er reichte mir ein etwa 10 x 15 cm großes Foto, das zwischen den Seiten klemmte. Es war das Foto eines distinguiert aussehenden Mannes mit Vollbart. Er trug einen Zweireiher und einen Filzhut. Er blickte nicht in die Kamera. Es war eine Art Schnappschuss. Auf der Rückseite stand in Bleistift ein Datum. 17.02.1955. Wir fuhren zu Blairs Haus. McSorley saß auf dem Beifahrersitz und ich hockte hinten und betrachtete das Foto. Was sagen Sie dazu? Das Foto wurde von Esther Müller aufgenommen. Was? Die Handschrift auf der Rückseite ist dieselbe wie auf dem Foto von Sonja. Großer Gott, Esther. Sie war Sonja bei ihrem Anspruch gegen die Bank behilflich. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wer der Typ auf dem Foto ist. Das weiß ich bereits. Sie bremste scharf und hielt am Straßenrand. Beide drehten sich zu mir um. Wer denn? Young. Das ist Edward Young, Warren Youngs Vater. Constance merkte nicht, dass ich näher kam und mich auf die Bank setzte. Sie kniete auf dem Boden, eine Gartenschaufel in der Hand. Bebes Lieblingslied. Ich sang das Lied, als sie zum letzten Mal die Augen schloss. Und irgendwie bildete ich mir ein, sie könnte nicht sterben, solange wir dieses Lied sangen. Deshalb marschierte ich mit ihr auf den Armen immer im Kreis durch das Zimmer und sang, bis ein Arzt mich beruhigte. Was machst du hier? Es ist erst 22:30. Es sieht schön aus, Constance. Du hast es wunderschön gemacht. Wir hatten ausgemacht, ich vormittags, du nachmittags. Ich bin deinetwegen hier, Constance. Um dich zu verabschieden? Nein, ich will mit dir über Martin reden. Ich weiß, was passiert ist, die ganze Geschichte. Da gibt es nichts zu wissen. Martin hat spioniert und jetzt ist er weg, tot und begraben. Er liegt im Grab, genau wie Bebe. Untersteh dich. Du musst dich wegen Martin verantworten. Ich muss mich wegen niemandem verantworten. Du Dreckskerl. Du hast alles nur Mögliche unternommen, um zu verhindern, dass wir Präsident Martin werden. Martin hat dir vertraut. Er kam zuerst zu dir. Fahr zur Hölle. Er hat dir das Foto gezeigt. Du bist wahnsinnig. Sie hätten dich nie rauslassen dürfen. Ihr habt euch in New York getroffen. Er hat von Naomi Singer berichtet und was mit Sonja Dänisch geschehen ist. Hattest du da schon deinen Schwiegervater informiert? Das reicht. Ich gehe. Lass mich los, Philipp. Sie zog die Gartenschere aus dem Korb. Lass mich los oder ich bring dich um. Ich schwör's. Gleich hier? Vor Bebe? Sie glotzte mich an, wie erstarrt. Sag Bebe, was du gemacht hast. Lass mich los! Sag's ihr. Lass mich los! Sag ihr, wie du Martin ermordet hast. Sie fing an zu zittern. Erzähl ihr von den Frauen, die wegen dir sterben mussten. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sag's ihr. Constance, du kannst Bebe nicht belügen. Ich hab keinem was getan. Ich wollte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Sag's ihr, Constance. Mein Baby. Sag's ihr. Du hast mit Edward gesprochen. Er hat mir gesagt, es ist eine Lüge. Ein Trick, um Warren fertig zu machen. Wann? Nach New York. Martin hat mir von einem Brief und von Edwards Foto erzählt. Und etwas über das Tagebuch eines Mädchens. Einen Bericht über einen Mann, der sich als Bankier ausgegeben und in Budapest Geld gestohlen hat. Er sagte, eventuell sei Edward der Mann aus dem Tagebuch. Was noch? Er wollte die Wahrheit herausfinden, aber ohne Warren zu schaden. Und du bist zu Edward gegangen. Oh Gott, vergib mir. Wie hat Edward reagiert? Er hat gelacht. Er hat gelacht. Was ist nach New York passiert? Martin rief nochmal an. Er wollte reden, doch ich wollte nichts mehr hören. Dann fragte er, ob ich mit Edward gesprochen hätte. Was hast du gesagt? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er war schrecklich aufgebracht. Du hast am Abend vor seinem Verschwinden mit ihm gesprochen, als er bei dir zu Hause anrief. Er hatte Angst, glaubte, er werde verfolgt. Später, als ich die Spionagegeschichte hörte, erschien mir das alles plausibel. Ich dachte, Edward hätte recht damit, dass Martin in irgendein groteskes Komplott verwickelt sei. Du hast mich belogen, als du in meiner Wohnung warst. Du hast behauptet, er habe zugegeben, ein Spion zu sein. Ich wollte einfach nur Warren beschützen. Er ist unschuldig, Philipp. Er hatte nichts damit zu tun. Ich schwör's bei Gott, ich schwöre es auf Babys Grab, dass er überhaupt nichts von Edwards Taten weiß. Du hast also deine Ansicht über Edward geändert. Die Fotos sind weg. Er hat sie abgenommen. Die in seinem Büro. Er weiß, dass ich es weiß, Philipp. Wir reden nicht darüber, aber er weiß es. Auf dich kann er sich verlassen, Constance. Er weiß genau, dass du ihn nicht verrätst. Er hat all die Menschen umgebracht und auf mich kann er sich verlassen. Was passiert jetzt? Édouard Lejeune, im Elsass geboren, entkam dem Zweiten Weltkrieg heimat- und mittellos. Laut seiner autorisierten Biografie hatte er 1950 ein kleines Vermögen dadurch zusammengetragen, dass er Waren und Rohstoffe von dort, wo sie gebraucht wurden, dahin schaffte, wo sie noch mehr gebraucht wurden. Er wanderte in die Vereinigten Staaten aus, anglisierte seinen Namen und wandte die Lehren, die er auf dem europäischen Schwarzmarkt gelernt hatte, in der aufblühenden amerikanischen Wirtschaft an. 1965 war er einer der reichsten Männer des Landes. Schon früh erkannte er den Unterschied zwischen Reichtum und Macht. Macht war Reichtum kombiniert mit Einfluss. Und Macht erleichterte die Anhäufung von sogar noch mehr Reichtum. Er zog von New York nach McLean in Virginia, wo er auf einem 5 Hektar großen, von einem 3 Meter hohen Eisenzaun umgebenen Areal die Kopie eines elsässischen Schlosses errichtete. In Washingtoner Kreisen hieß es der Palast, eines der wichtigen Anwesen in der politischen Landschaft. Der Blick aus seinen Fenstern reichte fast bis zum Ort des größten Einflusses in der amerikanischen Politik, nämlich 1600 Pennsylvania Avenue. Ich bin Philip Barclay vom Justizministerium. Philip Barclay. Edward Young war über 80. Und das sah man ihm auch an. Ich habe jemanden aus dem Justizministerium erwartet. Er griff nach einem Wasserglas, das auf einem silbernen Tablett stand, und trank. Hielt das Glas mit beiden Händen. Sie waren 1944 in Budapest, als die Nazis Ungarn besetzten. Sie gaben sich als Agent einer Zürcher Bank aus, im Auftrag irgendwelcher Nazi-Größen. Diese wären bereit, sich bestechen zu lassen, um Juden die Ausreise zu gestatten. Von verzweifelten Familien, die der Vernichtung entkommen wollten, haben sie sich ein Vermögen zusammengestohlen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Eine dieser Familien hieß Danish. Sie hatte 2 Töchter, Eva und Sonja. Alle wurden nach Auschwitz deportiert. Nur Sonja überlebte. Diese Beute war ihr Startkapital. Dann kamen sie hierher und vervielfachten ihr Vermögen. Sie blieben bis 1955 unentdeckt, als Sonja sie und ihr Foto irgendwo sah und sie wiedererkannte. Jetzt waren sie reich und mächtig und trugen einen anderen Namen. Sonja ließ sie fotografieren und versuchte mit diesem Foto ihre Forderungen zu untermauern. Das ist der Bankier, der unser Geld an sich genommen hat. Deshalb ließen sie Sonja 1955 ermorden und es wie einen Selbstmord aussehen. Jahrzehnte vergingen. Dann entdeckte Martin Green eine Akte mit einem Brief von Sonja an die US-Botschaft in Bern. Es lag ein Foto bei. Und Martin Green erkannte sie sofort. Er war mit Warren und Constance zusammen in diesem Raum hier gewesen und hatte die zur gleichen Zeit aufgenommenen Fotos erkannt, die bisher da drüben hingen. Was haben Sie damit gemacht? Das Alte muss dem Neuen weichen. Sonjas Akte war schmal. Doch dahinter stand eine Geschichte und Martin kannte eine, die genauso klang. Es ist das Tagebuch einer Jugendlichen namens Eva, die im Holocaust umkam. Er untersuchte die Ähnlichkeiten und als die beiden Geschichten übereinstimmten, geriet er in einen Zwiespalt. Er wandte sich an Constance, die er bewunderte. Aber Constance kam direkt zu ihm. Reine Spekulation. Ganz und gar nicht. Das haben Sie nicht von Green erfahren. Nein. Ich habe es nicht von Green erfahren. Ich nahm ein kleines Diktiergerät aus meiner Tasche und schaltete es ein. Die Fotos sind weg. Er hat sie abgenommen. In seinem Büro. Er weiß, dass ich es weiß, Philipp. Das beweist gar nichts. Ich rede nicht darüber. Sie haben nichts gegen mich in der Hand, keine Beweise. Aber er weiß es. Es ist besser, wenn Sie rausschmeißen. Ganz bestimmt sogar. Er hat all die Menschen umgebracht und auf mich kann er sich verlassen. Vor Gericht sind diese Beweise nichts wert. Das weiß niemand besser als ich. Vermutlich würde es nicht einmal zu einer Anklageerhebung kommen. Aber wer sagt denn, dass ich damit vor ein Gericht ziehen will? Eine volle Minute verging. Er zitterte, versuchte, das Wasserglas zu greifen, doch seine Hand gehorchte ihm nicht. Kein Fall fürs Gericht. Was haben Sie vor? Ich werde Ihnen eine Frage stellen. Was wird Ihrer Ansicht nach geschehen, wenn ich diese Geschichte an die Öffentlichkeit bringe? Und wichtiger, was bedeutet es für Warrens Chancen, Präsident zu werden? Ich habe Sie nicht verstanden. Was wollen Sie? Ich gebe Ihnen eine Chance, aber nur eine, zu verhindern, dass alles zerstört wird, wofür Sie gearbeitet haben, einschließlich Warrens Chancen auf die Präsidentschaft. Sie müssen nur eins tun. Was? Sie haben Zeit bis Montag. Montag. Entweder machen Sie an diesem Wochenende Ihrem Leben selbst ein Ende, oder ich werde alles, was ich weiß, veröffentlichen. Wie kann ich sicher sein, dass Sie Ihr Wort halten? Das können Sie nicht. Das liegt in der Natur von Verrat. Eine Woche nach Édouard Lejeunes Selbstmord fand im Büro des Justizministers eine denkwürdige Versammlung statt. Warren Young erklärte im Beisein seiner Frau Constance vor Blair, Joe und mir, vor dem Justizminister und der Axt, vor Sanders, dem FBI-Chef und Alan Evans, wie tief erschüttert er über die Enthüllungen über seinen Vater wäre und dass eine Präsidentschaftskandidatur unter diesen Umständen für ihn selbstverständlich nicht mehr in Frage komme. Er wolle aber Senator bleiben und das Vermögen und die Macht seines Vaters dafür einsetzen, die Verbrechen wieder gut zu machen, den entstandenen Schmerz so gut er könne, lindern. Ich möchte diesen drei fantastischen Menschen, Philip Hartley, Blair Turner und Joe McSorley, meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Sie haben, wie Martin Green, den Idealen der Gerechtigkeit alle Ehre gemacht. Ich werde nicht eher ruhen, bis Sie wieder in Ihren früheren Positionen arbeiten und Ihr Ruf seinen alten Glanz wiedergewonnen hat. Nachtrag. Reagan National Airport. Mir wäre verdammt lieber, ich hätte meinen DeSoto. Er wartet in Ihrem Carport. Dafür hat das FBI gesorgt. Hoffentlich haben Sie ihn vollgetankt. Blair schlang die Arme um seinen Hals, drückte ihn fest an sich. Das ist doch kein Abschied für immer, oder? Er drehte sich zu mir um und streckte die Hand aus. Du darfst mich nicht umarmen. Zu meiner Zeit haben sich Männer nicht umarmt. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen? Es war nie ein Fall. Was war es denn? War ein Kreuzzug. Im Namen der Macht. Ein Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Horn. Es sprachen Philip Barclay, Christian Berkel, Blair Turner, Caroline Eichhorn, Joseph F. X. McSorley, Hans-Michael Rehberg, Constance Young, Andrea Sawatzki, Julia Masters, Sophie Reuss, sowie Andreas Pietschmann, Christian Redl, Walter Renneisen, Udo Schenk, Ernst August Chapman, Hans-Peter Hallwachs als Edward Young und viele andere. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Matthias Kapohl. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff. WDR 5, der Krimi.